Die Regierung der TVIAK teilte am 10. Juli über ihre ständige Vertretung in der UNO der Regierung der USA mit, dass sie praktische Schritte gegen die USA einleitet, wie sie bereits in der Erklärung ihres Außenministeriums bekannt gegeben hatte. Die Mitteilung erfolgte im Zusammenhang damit, dass vor kurzem die USA den sogenannten Bericht über die nordkoreanischen Menschenrechte und die Liste der Sondersanktionsobjekte veröffentlicht und dadurch die höchste Würde der Republik beleidigt hatten. In der Mitteilung verurteilte die Regierung der TVIAK die jüngste Zwangsmaßnahme der USA gegen die höchste Würde der Republik entschieden als ein in der Geschichte beispielloses extremes Verbrechen und eine Kriegserklärung gegen sie. Falls die USA die Forderung der TVIAK nach einer sofortigen Rücknahme der Zwangsmaßnahme nicht akzeptiere, so in der Mitteilung, werde die Regierung der TVIAK, wie sie schon erklärt habe, dementsprechende praktische Schritte etappenweise einleiten. Als erste Etappe werde der New Yorker Kontaktkanal zwischen der TVIAK und den USA als bisherige einzige offizielle Dialogsroute völlig gesperrt. Von nun an werde die Regierung der TVIAK alle Fragen in den Beziehungen zwischen beiden Ländern nach dem Kriegsrecht behandeln, ohne Ausnahme die Amerikaner in ihre Gefangenschaft. Die Verantwortung für die daraus entstehende unangenehme Entwicklung der Beziehungen zwischen der TVIAK und den USA würden von ganz die USA übernehmen, so erklärte die Regierung der TVIAK ihren prinzipienfesten Standpunkt.